Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are back with Gracie. Wir sind wieder hier mit Grace. Maybe we can let Danielle go and get married and live a happy life somewhere else. Vielleicht können wir Daniel heiraten und irgendwo anders ein glückliches Leben führen lassen. Don't worry, he's not gonna go away. Keine Sorge, er geht nicht weg. Okay, so look what it says in verse 1, right after what we've stopped with yesterday. Schau, wie Vers 1 dort weitergeht, wo wir gestern aufgehört haben. All throughout his time with his disciples, Jesus had demonstrated a deep and a tender love for them. Während der ganzen Zeit, die er mit seinen Jüngern verbrachte, hatte Jesus eine tiefe und zärtliche Liebe ihnen gegenüber zum Ausdruck gebracht. Do you know, this is so sad. Weißt du, es ist so traurig. It is sad that there is no word in Portuguese for tender love. Dass es im Portugiesischen kein Wort für zärtliche Liebe gibt. Daniel has tried forever to find a word, there isn't one. Daniel hat ewig versucht, ein Wort für das englische tender zu finden, aber es gibt keins. So I will explain a little bit what this actually means. Daher werde ich ein wenig erklären, was es bedeutet. You know, first of all, Jesus demonstrated a deep love. This is, we understand that. Zunächst demonstrierte Jesus eine tiefe Liebe, das verstehen wir. But the word tender is a very special English word. Doch das Wort tender ist ein ganz besonderes englisches Wort. I think we could maybe express it like something very sweet and gentle. Ich denke, wir könnten es als etwas sehr Liebliches und Zartes beschreiben. And Jesus showed this very special love to his disciples. Und Jesus zeigte seinen Jüngern gegenüber diese besondere Liebe. So look, the Bible says that throughout all of his time he showed this love. Schau, die Bibel sagt, dass er die ganze Zeit über diese Liebe demonstrierte. Now, I cannot imagine what the disciples must have felt like. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Jünger sich gefühlt haben. You know, we think they just walked with Jesus and saw the signs and wonders. Wir denken, sie waren einfach mit Jesus unterwegs und sahen Zeichen und Wunder. We think they just walked with Jesus and were part of the miracles. Wir denken, sie lebten mit Jesus und waren Teil der Wunder. But I think what we obviously don't often understand. Doch ich denke, was wir oft nicht verstehen ist, that the deepest thing that must have impacted them is his deep love. Dass seine tiefe Liebe die größte Auswirkung auf sie gehabt haben muss. So look what it says here. Schau, was hier steht. After Jesus had demonstrated his very deep love for them throughout the whole time on earth. Nachdem Jesus während seiner ganzen Zeit auf Erden seine extrem tiefe Liebe ihnen gegenüber zum Ausdruck gebracht hatte. It says, and now he longed to show them the full measure of his love. Es heißt dann weiter, und nun sehnte er sich danach, ihnen das ganze Ausmaß seiner Liebe zu zeigen. Think about this. Denk darüber nach. Until now, Jesus showed them deep and strong love, but it was not his full love. Bis dahin zeigte Jesus ihnen tiefe und starke Liebe, aber das war nicht seine volle Liebe. You know, another translation says, he loved them until the end. Andere Übersetzungen sagen, so liebte er sie bis ans Ende. Now, what does it mean that he wanted to show them his full measure of love? Was bedeutet es, dass er ihnen das ganze Ausmaß seiner Liebe zeigen wollte? You know, if you go through the whole context of chapter 13, wenn du dir den Gesamtzusammenhang von Kapitel 13 anschaust, you will find several things that express this deep love. Dann findest du einiges, was diese tiefe Liebe ausdrückt. I give you just one idea quickly here. Ich gebe dir hier nur schnell ein Beispiel. Jesus knew that Judas would betray him. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde. And yet he still offered him the new covenant. Und trotzdem bot er ihm den neuen Bund an. He did not say, we're gonna celebrate this Passover with everybody except Judas. Er sagte nicht, wir werden dieses Passa mit allen außer Judas feiern. See, that's the full measure of his love. Siehst du, das ist das völlige Ausmaß seiner Liebe. Loving even his enemies. Selbst seine Feinde zu lieben. And there are many other aspects in this passage. Es gibt noch viele weitere Aspekte in diesem Abschnitt. That show how deep the love of Jesus really is. Die zeigen, wie tief Jesu Liebe wirklich ist. We always have to remind ourselves that we can never be loved more than what Jesus loves us, how Jesus loves us. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir niemals mehr geliebt werden können, als Jesus uns liebt. And I do not believe we can ever truly love anybody else. Und ich glaube nicht, dass wir jemand anderes jemals wirklich lieben können. Unless the love of Jesus grips our heart every day. Wenn die Liebe Jesu unser Herz nicht jeden Tag ergreift. Do you know, once I understood this, it was a very life-changing thing in my heart. Als ich das verstand, war das etwas sehr Lebensveränderndes in meinem Herzen. Because as long as I remember back, I've always desired to love Jesus. Denn solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich mich immer danach gesehnt, Jesus zu lieben. But once I understood the importance of receiving his love, doch als ich die Wichtigkeit verstand, seine Liebe zu empfangen, I began to spend more time and put more emphasis in being loved by him than in loving him. Habe ich den Schwerpunkt darauf gelegt und mehr Zeit damit verbracht, mich von ihm lieben zu lassen, statt ihn zu lieben. Now, to the religious mind, this sounds very wrong. Für das religiöse Denken klingt das total falsch. Because the religious mind thinks, oh, you have to love the Lord your God with all your heart. Denn die religiöse Denkweise glaubt, du musst den Herrn von ganzem Herzen lieben. Yes, and there is truth in that. Ja, da liegt Wahrheit drin. But look what the Bible tells us. Doch schau, die Bibel sagt uns, that we love because first he has loved us. Dass wir lieben, weil uns zuerst geliebt hat. Look, how much experience of the love of Jesus has nothing to do with him. Wie viel von der Liebe Jesu du erlebst, hat nichts mit ihm zu tun. Because he is desperately desiring to show you the deepest love that he has. Denn sehnt sich danach, dir die tiefste Liebe zu zeigen, die hat. It has everything to do with you. Es liegt also an dir. You have to spend time every day meditating and enjoying the love of Jesus for you. Du musst jeden Tag Zeit damit verbringen, über die Liebe, die Jesus für dich hat, zu meditieren und sie zu genießen. If you don't really put a lot of effort into this, wenn du nicht wirklich viel Fleiß da hinein investierst, always say, Jesus, I need to know how deeply I'm loved. Und immer sagst, Jesus, ich muss wissen, wie tief du mich liebst. If you don't do that, you will never be able to truly love people. Wenn du das nicht machst, wirst du nie in der Lage sein, Menschen wirklich zu lieben. So Jesus has a desire to show you the full measure. Do you have a desire to experience the full measure? Jesus hat also ein Verlangen danach, dir das ganze Maß zu zeigen. Hast du ein Verlangen danach, das volle Ausmaß zu empfangen? You need to become in this sense selfish. In dieser Hinsicht musst du egoistisch werden. In like a really selfish sense. Also sehr egoistisch. Like egoist. Also in gewisser Weise egoistisch. You know, it sounds wrong. Das hört sich falsch an. But I will explain it to you. Aber ich werde es dir erklären. You need to become selfish in the measure that you take the love of Jesus. Du musst egoistisch werden, wenn es das Ergreifen der Liebe Jesu geht. You need to have a heart attitude and say, Jesus, I want more love than anybody else in the world. Du musst eine Herzenshaltung haben, mehr von seiner Liebe Jesu zu wollen als irgend sonst jemand. Do you know why? Weißt du warum? Because first of all, Jesus wants to give it to you. Weil Jesus sie dir erstens geben möchte. Secondly, you can only give it if you first take it. Und zweitens, weil du sie nur weitergeben kannst, wenn du sie zuerst angenommen hast. Once I understood this, I said, als ich das verstand, sagte ich, Lord, I want to be the person that is loved by you more than anybody else in the whole world. Herr, ich möchte der sein, der mehr von dir geliebt wird als sonst jemand auf der Welt. While I know that that's not possible, obwohl ich weiß, dass das nicht möglich ist, because Jesus loves everybody the same, weil Jesus jeden gleich liebt, it is possible from my perspective. Ist es aus meiner Perspektive gesehen schon möglich? Like it was for John. So wie für Johannes. He said, I am the disciple whom Jesus loves. Sagte, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. So do whatever you can. Tu also, was immer du kannst. To pursue the deep love of Jesus for you and experience every day. Der tiefen Liebe nachzujagen, die Jesus für dich hat und sie jeden Tag erfahren. I will see you tomorrow. Wir hören uns morgen.